führten Jesum zu den hohen Priestern und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis hinein in des hohen Priesters Palast und saß bei den Knechten und wärmte sich bei dem Licht. Aber die hohen Priester und der ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesu und funden nichts. Viel gaben falsches Zeugnis wider Jesu, aber ihr Zeugnis stimmete nicht überein. Und etliche stunden auf und gaben falsches Zeugnis wider ihn und sprachen: Der Vater gehört, was der sagt. Ich bin mit dem Spielen, dem Tempel, das immer gewacht ist. Abbrechen, abbrechen. Und in drei Tagen einen gebauen, der nie gefremdet gebracht ist. Aber ihr Zeugnis stimmet noch nicht überein.